Laut der südkoreanischen Internetzeitung Jajusibo veranstaltete die südkoreanische Organisation Solidarität für Bürgerrechte am 5. August in der Umgebung der US-amerikanischen Botschaft in Seoul eine Kundgebung und warf dem amerikanischen Präsidenten Trump die unvernünftige Äußerung vor, dass ein Krieg eben auf der koreanischen Halbinsel ausbrechen werde und die tausende Tote nicht woanders, sondern dort entstehen würden. Nach dem Meeting übergaben die Demonstranten der amerikanischen Botschaft ein Protestschreiben. Der Meldung der südkoreanischen Internetzeitung Tongilus zufolge beriefen die Frauenorganisationen Südkoreas wie die Frauendirektion des südlichen Komitees für die Erfüllung der gemeinsamen Erklärung vom 15. Juni am 4. August vor der USA-Botschaft in Seoul eine Pressekonferenz ein und verlangten vom US-Präsidenten eine Entschuldigung für die böse Äußerung.